Wenn sie an einen neuen Ort kamen, erkundeten sie als erstes die Gegend. Hätten sie nicht gewusst, wo sich die nächste Wasserstelle befindet oder bestimmte Pflanzen und Früchte wachsen, wären sie verdurstet und verhungert. Hätten sie das Gelände nicht auch im Dunkeln wie ihre Westentasche gekannt, wären Stürze und Knochenbrüche vorprogrammiert gewesen. Deshalb kraxelten sie so lange durch die Wälder und über die Berge, bis sie alle wichtigen Punkte selbst im Schlaf gefunden hätten. Die erfrischende Quelle, den großen Walnussbaum und den Hügel mit den Feuersteinen. Wenn man dich nachts aufwecken würde, wüsstest du ja wahrscheinlich auch sofort, wo es zum Bad, zum Kühlschrank und zur Besteckschublade geht. Oder? Natürlich waren Steinzeitmenschen auch Pflanzen- und Tierexperten. Sie wussten, wo bestimmte Pilzarten wuchsen und kannten die Unterschiede zwischen Speisepilzen, Giftpilzen und solchen, mit denen sich Krankheiten heilen ließen. Sie konnten auch genau sagen, wo welche Vogelart nistete und wann sie ihre Eier legte. Und sie wussten, wo Bären gerne herumhingen und was zu tun war, wenn sich einer von ihnen plötzlich in Bewegung setzte. Außerdem waren sie die perfekten Bastler, Tüftler und Heimwerker. Wenn wir ein Messer, ein paar Schuhe oder ein Medikament brauchen, gehen wir los und kaufen es. Oft wissen wir nicht einmal, wo das Produkt hergestellt wurde. Im Zweifelsfall wohl am anderen Ende der Welt. In der Steinzeit musste sich jeder sein Zeug selber machen. Alles. Wolltest du ein Messer haben, musstest du erstmal Feuersteine suchen. Bei der Auswahl des idealen Steins musstest du viele Steine hochheben, in der Hand wiegen, sie befühlen und begutachten. Und das war der leichte Teil. Wenn du endlich einen passenden Stein gefunden hattest, ging die Arbeit erst richtig los. Mit einem anderen Stein musstest du ewig lange darauf herumhämmern, kleine Splitter abschlagen, ihn abflachen und schärfen, ohne ihn zu zerbrechen. Wenn Leute heute versuchen, aus Feuersteinen Klingen zu schnitzen, zersplittern sie Dutzende von Steinen, schneiden sich in sämtliche Finger und brauchen Stunden, wenn nicht Tage, um etwas halbwegs Messerähnliches zustande zu bringen. Unsere Vorfahren hielten nach wenigen Minuten ein stabiles, scharfes Messer in Händen. Aber sie übten ja auch von klein auf. Archäologen haben die Überreste von steinzeitlichen Lagerfeuerstellen untersucht und ein paar interessante Entdeckungen gemacht. In unmittelbarer Nähe der Feuerkreise fanden sie viele kleine Steinsplitter und nur wenige zerbrochene Steine. Im weiteren Umkreis der Feuerstellen lagen ebenso viele Steinsplitter und haufenweise zerbrochene Steine. Kannst du dir einen Reim darauf machen? Es scheint so, als hätten direkt am Feuer die Messerprofis gesessen, denen nur selten ein Stein zerbrach. Vermutlich die Erwachsenen. Und in etwas größerer Entfernung hockten die Kinder, die noch üben mussten und reichlich Bruch produzierten.